Erster Satan trat gegen Israel auf und brachte David dazu, eine Zählung des Volkes durchzuführen. Zweiter David befahl Job und den Anführern, das Volk von Beerscheba bis denn zu zählen, damit er die genaue Anzahl erfahre. Dritter Job antwortete, Gott kann sein Volk zwar vermehren, aber warum will mein Herr diese Schuld auf Israel laden? Vierter, da der Befehl des Königs jedoch gültig blieb, reiste Job durch ganz Israel und kehrte schließlich nach Jerusalem zurück. Fünfter Job nannte David die Gesamtzahl der Männer, die ein Schwert führen konnten, was in Israel über 1 Million und in Juda fast 500.000 waren. Sechster, die Stämme Levi und Benjamin zählte er jedoch nicht mit, weil ihm der Befehl des Königs sehr missfiel. Siebter, Gott war mit dieser Zählung unzufrieden, weshalb er Israel mit einem Unglück bestrafte. Achter, David sprach zu Gott, ich habe schwer gesündigt, aber bitte vergib mir meine Schuld, weil ich unüberlegt gehandelt habe. Neunter, daraufhin sprach der Herr zu Gad, der als Seher für David arbeitete. Zehnter, Gad sollte David sagen, so spricht der Herr, ich lege dir 3 Dinge vor, wähle eines davon aus, das ich dir antun soll. Elfter, Gad ging zu David und sagte, so spricht der Herr, wähle dir eine Strafe aus. Zwölfter, Gad sagte, wähle entweder 3 Jahre Hunger, 3 Monate Flucht vor deinen Feinden oder 3 Tage die Pest im Land, während der Engel Gottes Unheil anrichtet. 13. David antwortete Gad, ich habe große Angst, aber ich möchte lieber in Gottes Hände fallen, weil seine Barmherzigkeit sehr groß ist. 14. Deshalb schickte der Herr eine Pest über Israel, durch die 70.000 Männer starben. 15. Gott sah das Elend und gebot dem Engel, der die Zerstörung anrichtete, es ist genug. Ziehe nun deine Hand zurück. 16. Als David aufblickte, sah er den Engel mit einem gezogenen Schwert über Jerusalem stehen, woraufhin er und die Ältesten sich tief verbeugten. 17. David betete zu Gott, ich allein habe den Befehl gegeben und gesündigt, aber was haben diese Menschen getan? Bitte bestrafe nur mich und meine Familie. 18. Der Engel befahl Gad, David anzuweisen, einen Altar auf dem Platz von Ornan dem Jebusiter zu bauen. 19. David folgte dieser Anweisung sofort und ging hinauf, so wie Gad es ihm im Namen des Herrn gesagt hatte. 20. Ornan, der gerade Weizen drosch, sah den Engel und versteckte sich zusammen mit seinen 4 Söhnen. 21. Als David näher kam, bemerkte Ornan ihn, verließ seinen Arbeitsplatz und verbeugte sich tief vor dem König. 22. David sagte zu Ornan, verkaufe mir diesen Platz für den vollen Preis, damit ich dem Herrn einen Altar baue und die Plage vom Volk abgewendet wird. 23. Ornan antwortete, nimm ihn dir und tu, was dir gefällt, ich gebe dir auch die Tiere und das Holz für die Opfer dazu. 24. David erwiderte, nein, ich will den vollen Preis bezahlen, denn ich möchte Gott nichts opfern, das mich nichts gekostet hat. 25. David bezahlte Ornan 600 Goldstücke, damit er den gesamten Platz rechtmäßig erwerben konnte. 26. David baute dort einen Altar und opferte dem Herrn, der ihm mit Feuer vom Himmel antwortete. 27. Danach befahl der Herr dem Engel, sein Schwert wieder wegzustecken, wodurch das Unheil beendet wurde. 28. Als David sah, dass Gott sein Gebet auf diesem Platz erhört hatte, brachte er dort regelmäßig seine Opfer dar. 29. Das Zelt Gottes und der Altar befanden sich damals in Gibeon, obwohl David nun hier opferte. 30. David traute sich jedoch nicht, dorthin zu gehen, weil er immer noch große Angst vor dem Schwert des Engels hatte.